Außerdem gab es die innovativen, robusten Inselgesellschaften, die uns in Kapitel 8 begegnet sind. Kapitel 9 hat uns gezeigt, dass sich selbst im Amazonasgebiet bevölkerungsreiche Gartenstädte durch die immergrünen Regenwälder der Niederungen ausbreiteten. Die Bevölkerung des vorkolonialen Amerika lag nach neuesten Schätzungen bei rund 60,5 Millionen und damit nur knapp unter der für Europa und die gleiche Zeit geschätzten Zahl. Wie uns die historische und archäologische Forschung der letzten 20 Jahre gezeigt hat, waren die tropischen Landschaften zu der Zeit, als Kolumbus seine Reisen unternahm, mit Sicherheit nicht menschenleer. Es gab hier vielmehr eine Fülle aktiver Herrscher, Kaufleute und Lebensmittelproduzenten, und diese unterhielten riesige Handelssysteme, die sich bereits vor Eintreffen der Europäer quer durch Amerika, Afrika und Südostasien erstreckten. Wie vielleicht nicht anders zu erwarten, stellen viele lateinamerikanische Nationen heute die Frage, ob es richtig ist, vielgeleitete und oftmals mörderische Europäer zu feiern und nicht die Errungenschaften der indigenen Völker, die ihnen vorausgingen. Was also hatte sich verändert? Wie wurden mächtige tropische Staaten und Einzelpersonen im krassen Gegensatz zu ihren europäischen Entsprechungen am Ende zu Völkern ohne Geschichte? Die Schockwellen, die der Kontakt zwischen den Europäern und den vielfältigen Gesellschaften in den Tropen auslöste, hallen noch heute in der Landschaft der Weltgeschichte wider. Wir werden jetzt die tropischen Wälder als entscheidende Arena für die Entstehung einer neuen, vernetzten Welt betrachten. Anhand neuester archäologischer, ökologischer und historischer Erkenntnisse werden wir erfahren, wie das Aufeinandertreffen von Europa und den Tropen unter anderem Krankheiten, Kriege, Zwangsumsiedlungen und die Nachfrage nach Arbeitskräften und Land mit sich brachte. Und welche katastrophalen Auswirkungen das auf die indigenen Bevölkerungsgruppen und ihre traditionellen Bewirtschaftungsmethoden hatte. Aber nicht nur das. Sowohl durch gezielten als auch durch den unabsichtlichen Austausch, Columbian Exchange, deutsch auch Kolumbus-Effekt, wanderten Pflanzen, Tiere, Menschen und Glaubensüberzeugungen nun regelmäßig zwischen weit entfernten Städten wie Madrid, Mexico City und Manila hin und her, sodass ganze tropische Ökosysteme umgestaltet wurden. Die Folgen für Landschaften und Gesellschaften wurden nicht nur von der politischen, ökonomischen und religiösen Situation im fernen Europa geprägt, sondern auch von der Politik innerhalb der indigenen Staaten und zwischen ihnen. Von einheimischen Kaufleuten, die an den neuen globalen Warenströmen teilhaben wollten, und von indigenen Lebensmittelproduzenten sowie Jägern und Sammlern, die neue Nutzpflanzen und Tiere in ihr Repertoire aufnahmen oder sich dagegen wehrten. Am Ende jedoch führte der vielgestaltige, oftmals gewalttätige Prozess der Kolonisierung und die umfassende europäische Kontrolle über die globalen, die Ozeane überspannenden Güterströme dazu, dass die früheren Errungenschaften der Menschen in den Tropen verschleiert wurden. Letztlich hinterließ dieser Zusammenstoß der Welten in Europa und Nordamerika die generelle Überzeugung, tropische Wälder könnten nur von kleinen Gemeinschaften mobiler Jäger und Sammler erfolgreich besiedelt werden. Und die grüne Hölle sei kein produktiver Wald des Überflusses, der sich bewirtschaften lasse, sondern er müsse dafür gewinnbringend umgestaltet werden.